Zum achten sächsischen Gründungstag der DEVJK gab es in der Schiffsbaugesellschaft Aditya Arya Prawira und in der Firma Batra Buana in Indonesien die Seminare, in der thailändischen Firma Integra Mulyu eine Filmvorführung und in Hanoi von Vietnam eine Festaufführung. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern teil.